Ja, worauf wartet ihr? Jetzt kommt nichts Lustiges. Jetzt kommt einfach nur die Musik. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem diskoreanischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und heute ist nicht Samstag, heute ist nicht Sonntag, denn aufgrund von terminlichen Engpässen sitze ich hier tatsächlich schon am Donnerstagabend und nehme die Sendung auf, aber wenn sie dann erscheint, ist es tatsächlich Sonntag und ich habe diese Woche eine ganze Menge vor. Ich möchte auf das Ende von Convergence kurz eingehen, möchte mich dem nächsten Schwung Secret Wars Heften widmen und ich habe hier noch einen ganzen Stehsammler. Eben mit den DC Comics, denn heute findet er endlich statt, der lange angekündigte und nun endlich da seiende DC Comics Wrap-Up. Ja, okay, so toll ist es vielleicht doch nicht, aber egal. Deswegen fange ich direkt an. Convergence Nummer 8 ist raus. Ich hatte ja gar nicht so große Hoffnung in das Ende von Convergence und hatte eigentlich gedacht, dass allein durch die Tatsache, dass der Event einfach auch hauptsächlich dazu gedacht gewesen ist, diese 2 Monate, die DC eben auch zum Umziehen braucht, zu überbrücken, dass man aus diesem Grund einfach gar nicht sowas Weltveränderndes oder Universumsveränderndes, Schnickschnack, dass man sowas gar nicht erst macht, sondern das Ganze eigentlich sehr zentral und sehr abgeschieden auf einer eigenen kleinen Realitätsebene stattfinden lässt. Dem war dann nicht so und ich denke spätestens ab dem Zeitpunkt, als klar wurde, okay, das Erde-Null-Universum hat ein bisschen Einfluss darauf, da hatte ich schon so ein bisschen geahnt, okay, Convergence wird auf eine Art enden, die ich vielleicht nicht erwartet habe. Ich will gar nicht so sehr auf das Heft selber eingehen, weil an den Zeichnungen hat sich nichts geändert, an der Art, das zu erzählen, hat sich nichts geändert. Was sind die Folgen von Convergence? Also Brainiac und Talos kriegen es gemeinsam irgendwie hin, dass das Multiverse in der Art verändert wird, dass alles, was jemals in den DC-Heften passiert ist, jetzt Kontinuität ist. Das heißt, egal was man sich rausnimmt, irgendein Zeitalter, irgendeine Comicserie, irgendein Paralleluniversum, es hat existiert, es hat funktioniert, es ist Teil des aktuellen DC-Universums. Das hier war sozusagen die Crisis on Infinite Earth im Kleinen und hat so ein bisschen die Fehler glatt gebügelt, die man in Flashpoint mehr oder weniger oder in der Neuerschaffung der New 52, so muss man das eigentlich viel eher sagen, auf dem Weg gemacht hat. Und ja, ich weiß es nicht, ich möchte es mal so sagen, im Verhältnis zu Flashpoint und zu den Folgen von Flashpoint ist Convergence eigentlich eher sowas wie die Zero Hour, also im Verhältnis etwas sehr Kleineres. Ja, also man hat also Sachen korrigiert, die man bei Flashpoint oder seitdem Flashpoint über die Bühne gegangen ist, eigentlich kaputt gemacht hat. Nämlich so dieses sehr selektive Auswählen an Geschichten, die gegolten haben oder an Dingen, die für eine einzelne Figur Bestand gehabt haben. Da war immer so der Eindruck auch, dass man sich beispielsweise The Killing Joke nicht kaputt machen wollte in den Verkaufszahlen und dass man deswegen eben The Killing Joke auch in die Batgirl Comics hat einfließen lassen. Oder dass man behauptet hat, ja, Superman sei auch wirklich im Kampf gegen Doomsday gestorben, aber irgendwie anders und das ist irgendwie so nicht passiert, aber dann irgendwie doch und einfach nur um ja die Verkäufe von diesen Reprints ein Stück weit nicht zu sich nicht zu versauen und den Leuten also immer noch zu sagen, nein, das hat Bestand, kauft euch diesen 37. Reprint im 38. Hardcover mit der super Sonderausstattung und ich habe hier noch irgendwo eine Serviette gefunden, wo der Zeichner reingeschneuzt hat und das drucken wir jetzt auch noch ab. Ne? Also diese Art von Neuveröffentlichung, die halt regelmäßig stattfindet, einfach um noch das letzte bisschen Geld aus so einer Veröffentlichung rauszuquetschen. Das wollte man sich wohl irgendwie nicht gefährden und hat dann deswegen eben einzelne Sachen eben bestehen lassen. Davon ist man jetzt runter. Also man sagt ganz klipp und klar, egal was für eine Parallelrealität es gegeben hat, es hat stattgefunden und auch wenn eine Parallelrealität inzwischen modernisiert wurde, das hast du bei Erde 2, das hast du bei Erde 3, das hast du bei Erde 4, also allein schon bei den 4 Kernerden des Multiverses hast du ja inzwischen eine moderne Variante des jeweiligen Superhelden-Teams, Erde 5 natürlich auch. Also natürlich die modernen Geschichten, die aktuell stattfinden, sind natürlich passiert, also eben auch diese neue Pax Americana Geschichte aus Multiversity ist passiert, aber genauso eben auch diese Geschichte mit, jetzt muss ich immer überlegen, wie die Superhelden-Team da früher hieß, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber die ganz normalen Erde 4 Charaktere, ne, Blue Beetle und Captain Atom und so weiter und so fort und eben nicht diese aktuellen Watchmen-Version, und auch die Geschichten haben insofern immer noch Bestand. Oder eben ein prominentes Beispiel, man sieht es dann eben auf diesen beiden dicken Doppelseiten, sieht man das nämlich, so verschiedene Planeten immer mit zwei Zuständen, dem alten Originalzustand, wie die Figuren damals in die DC-Kontinuität gekommen sind und dem aktuellen, und da ist eben auch Erde 26 zu sehen mit der alten klassischen Zoo-Crew und vorne dran eben die neue modernisierte Multiversity-Zoo-Crew mit dem Captain Carrot, der auch in Multiversity vorkommt. Ich will gar nicht so viel zur Nähe von Convergence Heft Nummer 8 zu Multiversity sagen, weil das ein Punkt sein wird, den werden Max und ich am Samstag, also wenn dieser Podcast rauskommt, gestern, den werden wir dort diskutieren, weil dort wird Multiversity nochmal ganz durchdiskutiert. Ich kann schon so viel vorwegnehmen. Ich bin mit dieser Nähe zu Multiversity nicht besonders zufrieden. Aber dazu hört euch bitte nächste Woche dann dieses Multiversity Special an. Das kann ich schon mal so ein bisschen teasern, weil das Thema würde hier den Rahmen sprengen. Ich könnte mich also wirklich nur eine halbe Stunde über diesen einen Punkt und jetzt Achtung aufregen. Aber dazu bitte dann in nächster Woche die Multiversity-Sendung hören, wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet. Wäre dieses Happening am Ende nicht passiert, wäre Convergence wirklich mit Abstand der schlechteste Event gewesen aller Zeiten. Was man nämlich jetzt machen kann, ist die Geschichten dieser Figuren, die man in den letzten 90 Heften erzählt hat, weiter zu erzählen. Das heißt, auch die Geschichten, die nochmal eine wahnsinnige Erweiterung der Figur bedeutet haben, eben auch, dass Superman jetzt ein Kind hat und dass Nightcrawler und Oracle geheiratet haben. Das kann Bestand haben. Wenn also ein Autor sagt, ich möchte aus der Realität was erzählen, das war ein Convergence dabei, ich möchte diese Figuren wieder benutzen, dann kann man das jetzt machen. Ne? Ob man dem Ganzen jetzt das Multiversity-Branding gibt und dann diesen Streifen nimmt und einfach nur markiert, auf welcher Erde man sich jetzt hier befindet, das weiß ich nicht. Also ich würde wirklich wenn es meine Entscheidung wäre, ich würde wirklich dieses Multiversity-Branding nehmen, also das wirklich als Label benutzen, eben für Geschichten aus dem Multiverse. Geschichten aus dem Multiverse werden wir aber tatsächlich nach dem Sommer-Reboot bekommen. Das war jetzt eine relativ dicke News diese Woche, nämlich dass Justice League United genau dieses Heft sein wird, in dem diese ganzen Multiverse-Abenteuer stattfinden. Alleine die Ausgabe im Juli, die erste neue Ausgabe im Juli, wird genau sowas enthalten auf dem Cover oder am Ende dieses Preludes, besser gesagt, sind irgendwie an die 30 Charaktere zu sehen aus allen möglichen verschiedenen Realitäten, darunter auch tatsächlich Captain Carrot, der Neue. Und ich bin gespannt, wohin das endet, ob sich das nicht vielleicht totläuft. Aber mal gucken, vielleicht... Ich guckte auf jeden Fall mal rein. Ne? Also das war ja nicht abzusehen, dass das Justice League United eigentlich die Geschichten liefert, die ich mir eigentlich in Justice League of America gewünscht hätte von Brian Hitch. Und der ist ja mit Geschichten im Multiverse durchaus vertraut. Der hat ja damals auch die Authority mit erfunden. Warum der dann eben nicht mit sowas betraut wird, begreife ich nicht. Gut, das soll es so als kleinen Kommentar zu Convergence Nummer 8 auch mal eben gewesen sein. Das wollte ich nur kurz abfrühstücken. Ne? Das sind nicht nur wieder 10 Minuten was drum. Ist ja schick. Dann möchte ich weitermachen mit den Secret Wars Heften, die ich gelesen habe. Ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen. Das wurde mir also von mehreren Leuten ans Herz gelegt, doch mal endlich A-Force zu lesen. Dieses rein weiblich besetzte Secret Wars Heft, eben mit den ganzen Mädels im Marvel-Universum. Also She-Hulk ist mit dabei, Dazzler, Rogue, wen habe ich noch gesehen, Nico von den Runaways, Miss America und so weiter und so fort. Und die haben eben diese Domain namens Arcadia. Ist eine wunderschöne Stadt, also das ganze Heft ist wunderschön gezeichnet, das ist richtig, richtig hübsch, schön bunt, hübsche Frauen da drin, das ist alles richtig gemacht, also optisch ist das Heft wirklich Zucker. Die Action ist mega geil, also du hast wirklich einen krassen Kampf, also die Mädels kämpfen da gegen einen prähistorischen Hai, der da plötzlich irgendwie diese Stadt angreift. Und Miss America, das ist Miss America, die kannte ich jetzt aus dem letzten Heft, Run von Young Justice, nicht Young Justice, Entschuldigung, Young Avengers, wo sie ganz zu Anfang, glaube ich, eine Szene mit Kid Loki in irgendeinem Diner hat. Daher kann ich die Figur jetzt her. Ist irgendwie so eine parallele Version von Captain America, die jetzt was gesagt hat, irgendwie America Chavez heißt sie. Also America ist ihr Vorname. Es gibt Menschen, die heißen so. America. Jedenfalls ist es so, dass sie diesen Hai einfach irgendwann nimmt und einfach quer durch Battleworld schmeißt und das Viech landet irgendwann bei den Zombies hinter diesem Shield. Und das ist verboten. Man darf also wirklich nichts da reinwerfen, man darf da nicht eindringen in dieses Gebiet, das ist verboten. Und Sheriff Strange meldet sich dann eben bei She-Hulk und sagt, ja, Miss America muss bestraft werden. Und ja, also ebenso wie Sheriff Strange halt auch in den anderen Heften immer dargestellt worden ist, also sehr absolut, sehr, sehr totalitär, führt er eben diese Befehle von Doom-Gott, Gott Doom eben tatsächlich aus. Naja, Miss America wird tatsächlich verbannt und abgeholt von, ich glaube in dem Fall Thor alias Sam Wilson, der von Nico, glaube ich, entweder ist es Nico oder ich weiß gar nicht mehr, wer es genau gewesen ist, dann eben auch Hawkwood genannt wird, wo ich auch vor Lachen fast zusammengebrochen wäre. Also auch die Figuren haben eigene Charaktere, jeder ist so ein bisschen wie er selber. Also das ist auch super geschrieben und hat mir so wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ob sich das längerfristig trägt, weiß ich nicht. Angeblich ist es auch eine von den Serien, die sich über Secret Wars hinaus halten sollen. Ob das wirklich dazu kommt, weiß ich nicht. Ob das wirklich langfristig zieht, kann ich nicht sagen. Ne? Die Erfahrung zeigt uns, dass Comic-Serien mit komplett weiblichen Besetzung meistens nicht so lange halten, leider. Zumindest in den Verkaufszahlen. Ich weiß, es ist von der Qualität, hat es wahrscheinlich nichts damit zu tun. Es gab irgendwie auch diese All-New Defenders oder New All-Defenders, irgendwie sowas. Das war ja auch dann eine weibliche Besetzung. Und das ist, glaube ich, nach 12 oder 15 Heften abgesetzt worden. Gab es dann irgendwann auch nicht mehr. Weiter möchte ich reden über Inhumans Etalon Rising. Also mit einem bisschen aufgepumpteren Inhumans-Team, also ein paar Figuren, die man aus dem vorherigen Run von Charles Soule eben auch schon kennt, alles ein bisschen aufgepumpter und ein bisschen, ja, ich will nicht sagen brutaler, aber schon ein bisschen direkter. Madame Medusa, Queen Medusa, ist ein bisschen absoluter, als sie es vorher war, aber immer noch eine sehr wohlwollende Herrscherin. Es läuft auch nicht alles in diesem Heft so ab, wie sie es gerne möchte. Was ich ganz schön finde, ist, dass die hier in dieses Greenland nochmal reingehen, oder die Green Zone, ich bin mir gerade unsicher. Green Zone war, glaube ich, bei Sonic, ist egal. Wo eben die Hulks wohnen und die treffen da auf einen Hulk, geben ihm so ein Spray oder sowas und er gewinnt praktisch wieder die Kontrolle über seinen Geist und kann also wieder mehr oder weniger vernünftig denken und nimmt dann auch Kanister mit, um seine Siedlung dann wieder mehr oder weniger zu heilen, zumindest von dieser Wut, die diese Figuren mit sich bringen. Und im Lager der Inhumans selber wird dann darüber gesprochen und es wird also auch gesagt, das war ein Rick Jones. Und ich finde es ganz witzig, dass so von diesen Figuren geredet wird, weil optisch hast du da so Sachen wie, das ist ein Thor, das ist ein Hulk, das ist ein Ant-Man, das sind so Sachen, die werden erwähnt. Aber das können natürlich dann auch andere Versionen sein. Also eine Figur kann gleichzeitig beispielsweise, wie es letzte Woche der Fall war, ein MODOK sein, aber eben auch ein Spider-Man. Oder es kann ein Punisher sein, aber eben auch ein Strange. So, und ich finde das ganz witzig, dass die Figuren eben auch so voneinander reden und wissen, okay, du bist eine Abwandlung von dieser und jener Figur. Ob die wissen, dass es da mal irgendwann einen Archetyp gab, also eine Ursprungsversion, das ist mir noch nicht so wirklich bewusst, aber ich bin gespannt, worin das noch endet. Also, dass man wirklich klipp und klar sagt, okay, du bist ein Thor, du bist auch eine Gattung, aber dann in der Untergattung bist du ein Sam Wilson oder du bist, wie gesagt, ein Hulk oder dann eben ein Rick Jones, eine andere Version von Rick Jones. Und es gibt aber auch einen Spider-Man, der Rick Jones ist oder einen Captain Britain, der Spider-Man ist und so weiter und so fort. Die Kombinationsmöglichkeiten sind hier wahrscheinlich unendlich. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ist für einen Startpunkt ganz interessant, weil dieser Quiet Room eingeführt wird. Das ist ein sehr sophisticated Ballroom, hätte ich fast gesagt. Also alles so ein bisschen so auf die, ja, ich würde sagen 50er Jahre gemacht und man sieht da also wirklich Black Bolt in so einem schönen Smoking ohne Helm und er spricht. Also das ist ja, da wird dann, kommt dann jemand rein und er sagt dann, oh ja, ich glaube Medusa hat dich geschickt, ne? Und das ist also wirklich so, der spricht. Und man sitzt da und denkt so, ja Moment, eigentlich müsste jetzt alles explodieren. Was ist hier los? Und dann eben, ja, dann nächsten Monat geht's eben weiter. Da gucke ich mir auf jeden Fall das zweite Heft nochmal an, das kriegt so ein bisschen den Benefit of the Doubt. Hat mich jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber es hat ein paar ganz nette Ideen. Ein Heft, auf das ich mich sehr gefreut habe, war MODOK Assassin. Ich bin ein wahnsinniger Fan von MODOK. Ich glaube, das hat man in der letzten Sendung gehört, wo ich über Secret Wars Battleworld geredet habe, die erste Ausgabe, wo eben auch eine ganze Geschichte mit MODOK ist und vielen verschiedenen Versionen von MODOK. Und das ist tatsächlich die Art, wie ich auch MODOK kenne, also wirklich sehr over the top, wirklich also komplett for the laughs und also wirklich genauso spielt man eigentlich MODOK aus. MODOK's 11 ist mit eines meiner Lieblingscomics. MODOK Rain Delay habe ich im letzten Podcast auch schon großartig empfohlen. Die möchte ich auch nochmal wiederholen, diese Empfehlung. MODOK Assassin kann ich nicht empfehlen. Das ist also nicht der MODOK, den ich erwartet habe, sondern das ist ein MODOK, wie er tatsächlich gemeint ist. Also wirklich Mental Organism Designed Only for Killing. Nämlich der geht hier los und ist ein bisschen Punisher-mäßig drauf. Dieses Heft hat 2, 3 gute Gags. Einen optischen Gag, wie MODOK in so einem kleinen Red Fink-Auto durch die Gegend fährt. Das ist ganz witzig. Dann trifft er auf Gambit, dem lässt er den Kopf platzen. Und noch so ein paar andere kleine Dialogfetzen. Aber ansonsten ist dieses Heft wirklich nichts Besonderes. Und auch die Prämisse, dass man ihn am letzten Ende dann irgendwie auf Angela treffen lässt, die auch gleichzeitig ein Tor ist, da sind wir wieder. Und er sich so ein bisschen in die verguckt, das trägt für mich nicht genug, um eine ganze Serie davon zu lesen. Ich habe gehört, dass das Ganze auf Elektra Assassin basieren soll. Das war, glaube ich, von Frank Miller. Und das muss wohl komplett over the top gewesen sein. Also wirklich komplett schräg und abgefahren und brutal und düster und irgendwie total seltsam. Und dieses Versprechen, was dieses Heft macht am Anfang, auch mit dieser sehr bunten Aufmachung auf dem Cover, das hält dieses Heft nicht ein. Also das ist ganz, ganz interessant. Das ist innen und außen was komplett Verschiedenes. Man hätte es außen wahrscheinlich eher ein bisschen düsterer anlegen müssen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Heft, weil ich also wirklich dachte, okay, da wäre mehr möglich gewesen. Man hat es aber nicht genutzt. Dann Secret Wars Journal Nummer 1. Da waren 2 Geschichten drin. Die erste Geschichte war mit Kate Bishop, also Hawkeye, Mädchen Hawkeye. Das Ganze spielt so ein bisschen im Mittelalter. Sie ist so eine Prinzessin, hätte ich fast gesagt. Also sie ist gleichzeitig Robin Hood und Lady Marian. Das ist so die Idee, die ich dahinter hatte. Und erlebt so eine Jagd über dieses Schloss und über diese Burg. Und alles ganz witzig und actionreich gemacht. Und starke Frauenfiguren, ole ole. Ist ganz solide, hat mir sehr gut gefallen. Aber was mir wirklich am besten gefallen hat, war die zweite Geschichte. Die spielte in Egyptian. Und das ist wohl irgendwie die Domäne von Apocalypse, eben sehr ägyptisch angehaucht. Da sind auch viele X-Men unterwegs und die kämpfen dann im Laufe der Geschichte noch gegen Werwölfe und das ist total schräg und großartig. Das hat mir also wirklich am besten gefallen in diesem Heft. Ich mochte das Setting, ich mochte den Zeichenstil. Ich mag es, wenn es düster, aber gleichzeitig bunt ist. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Also von den beiden Geschichten in diesem Anthologieheft hat mir die zweite Geschichte tatsächlich am besten gefallen. Eine weitere Empfehlung von Virtual Native habe ich die bekommen, war Where Monsters Dwell. Das war wohl irgendwie seine Lieblingsserie in der Woche. Diese Empfehlung hätte ich nicht angenommen, wenn auf dem Cover nicht ein Name stände, nämlich Garth Ennis. Und ich bin relativ schon auch großer Garth Ennis-Fan, am liebsten in Kombination mit John McCrea. Diese Kombination gab es in Convergence, eben bei Plastic Man. Und da hat diese Kombination auch das gehalten, was sie versprochen hat. Hier ist leider kein John McCrea dabei, sondern es ist Garth Ennis und What Auch Ever. Das sind sehr gute Zeichnungen, hat mir sehr gut gefallen. Das Abenteuer selber eigentlich nicht. Das Setting hat mir nicht besonders gut gefallen. So Dinosaurier, aus dem Alter bin ich halt auch raus. Ich bin keine 12 mehr. Jurassic Park habe ich jetzt auch schon vor, so anderthalb Jahren das letzte Mal gesehen. So dieser Abenteueraspekt, ich kann definitiv sehen, was den Leuten daran gefällt, die es mögen, also dieser Abenteuer-Aspekt, so ein bisschen Indiana Jones trifft Jurassic Park, wenn man das vielleicht so möchte. Für mich wäre das aber nichts und das war auch wirklich eine von den Serien, wo ich gesagt habe, ja, warum bringen die das überhaupt raus? Also mich selber hat das gar nicht angesprochen und wenn eben diese Kombination, Empfehlung von Virtual Native und eben tatsächlich Garth Ennis vorne auf dem Cover nicht gewesen wäre, ich hätte da nicht zugegriffen. Aus der Nummer bin ich auch raus, also das gefällt mir auch nicht so besonders gut. Mein Highlight in dieser Woche war Inferno Nummer 1, eben auch ein X-Men-Heft. So Manhattan ist praktisch zu dieser Limbo-Dimension geworden. Das Ganze konzentriert sich sehr auf Colossus und Magic. Magic eben, die ist, glaube ich, im Limbo aufgezogen worden, eben als Dark Child, als Dämonin und hat dieses Limbo auch mal regiert. Das ist ganz witzig, dass es da so auch um sie geht und Colossus ist so ein bisschen der Anführer dieser X-Men und die ist so ein bisschen die Dämonenpolizei, also die X-Men in dieser Stadt, in dieser Domäne kämpfen immer gegen die Dämonen und müssen es dann eben da mit irgendwelchen Monstern und krassen Viechern aufnehmen und jedes Jahr gibt es praktisch das wird so ein bisschen in Jahren erzählt, immer ein neues Team. Der Baron in dieser Domäne ist Scott Summers, der dieses Mal im Rollstuhl sitzt, der so ein bisschen die Aufgabe von Professor X übernommen hat. Ich finde es schade, dass man hier vielleicht nicht wirklich mal Professor X genommen hat. Ich habe den, glaube ich, in den Heften, die ich gelesen habe, noch überhaupt nicht gesehen. Und auch hier ist es wieder so, es ist ein bisschen düster, aber es ist trotzdem noch knallbunt, es ist sehr cartoonig gezeichnet. Gefällt mir also optisch auch wirklich sehr, sehr gut, es ist sehr actionreich. Nightcrawler ist ganz großartig, Nightcrawler ist ja nach wie vor mein Lieblingsmutant bei den X-Men. Es gibt so eine Szene, da steht Colossus in der Unterhose und hat dann so diese ganzen kleinen Bamfs auf der Unterhose, also so auf der Boxershorts. Also alles optisch wirklich sehr cool und am Ende dann eben auch eine Begegnung mit Madeline Pryor, hieß sie, glaube ich. Das war der Klon von Jean Grey mit der Goblin Force. Nicht drüber nachdenken. Comicbook Logic, das war irgendwas aus den 90er Jahren, glaube ich, diese Goblin Force. Und daneben Alex Summers als Goblin King, auch sehr schräg, also ebenso so einen sehr, sehr verkoboldigten Alex Summers, Schrägstrich Havoc zu sehen, sehr schräg, sehr großartig. Und ich habe gehört, dass im Laufe dieser Geschichte Madeline Pryor noch dafür sorgen soll, dass Nightcrawler zu einem ziemlich krassen Dämon werden soll. Den Dämon habe ich mal in der Preview gesehen, das kann doch richtig lustig werden. Inferno Nummer 1, mein Highlight dieses Mal wirklich. Das hat mir also wirklich maßlosen Spaß gemacht. Also ich kann gar nicht sagen, wie großartig ich das fand. Das hat genau meinen Geschmack getroffen tatsächlich. Gut, jetzt mache ich noch eine kurze Pause und dann werde ich mich gleich dem sogenannten DC Comics Wrap-Up widmen. Da werde ich nämlich gleich mal so ein bisschen über die Serien sprechen, die ich bis kurz vor Convergence noch gelesen habe. Ich möchte reden über Lobo, aus der Serie bin ich ausgestiegen und ich möchte nochmal reden über Infinity Man and the Forever People, aber das eben dann gleich nach der Musik. Bis gleich. So, los geht's mit Lobo, dem New 52 Run von Lobo. Die Serie fing mit einem sehr vielversprechenden Villains Month Heft an, damals zu Zeiten von Forever Evil. Und geschrieben war das Ganze, glaube ich, von Margaret Bennett, die so ein bisschen, ja, also im Zuge von der New 52 und eben dann auch, ich glaube, auch mit diesem Villains Month so ein bisschen aus dem ersten Mal in meiner Wahrnehmung auftauchte. Also die hatten wirklich grundsoliden, tollen neuen Lobo kreiert. Das habe ich in der Vergangenheit auch häufiger schon mal gesagt, dass dieser neue Lobo-Charakter eigentlich keine schlechte Figur ist, nur es ist halt kein Lobo. Ich habe also wirklich entschieden, mit Heft 6 aus der Geschichte auszusteigen, weil ich gesagt habe, nee, das interessiert mich nicht mehr, das packt mich nicht mehr. Diese Lobo-Figur ist für mich jetzt einfach zu Ende erzählt. Der erste Auftrag, eben diese Attentäter, diese Massenmörder mehr oder weniger zu erledigen, der wurde dann auch ausgeführt und es gab noch so ein kleines Techtelmechtel mit einer Alien-Tussi von irgendeinem Nachbarplaneten von Charnia. Und die beiden hatten dann in der Vergangenheit, wo man irgendwie Techtelmechtel. Es gibt noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu der Geschichte von Charnia. Eben auch, dass dieser neue Lobo eben auch an der Auslöschung seines Planetens mehr oder minder direkt verantwortlich ist. Und das im Gegensatz zu dem, was ich vermutet habe, dass Lobo wirklich der Titel für den Anführer der königlichen Armee ist, was er ja auch gewesen ist. Nein, Lobo ist der Titel für den Weltenzerstörer, für den der Charnia auf dem Gewissen hat. Und dass er dann natürlich sauer ist, dass dieser Schmähtitel nicht von ihm getragen werden darf, weil er sich natürlich sehr darüber im Klaren ist, dass er sein Volk ausgelöscht hat und er natürlich selber dafür büßen möchte. Das ist halt ein Mann von Ehre. Genau deswegen ist er so sauer auf diesen, in Anführungszeichen, alten Lobo, den originalen Lobo, und killt ihn dann eben auch am Anfang der Serie direkt. Ja, Die Serie geht schon noch weiter und man sieht in den Previews, sieht man Lobo also eben auch mit ein bisschen längeren Haaren und ein bisschen runtergewanzt. Vielleicht, das ist so meine Vermutung, vielleicht möchte man hingehen und Lobo nach und nach optisch an den alten Lobo angleichen, so wie man es damals in den 90ern nach und nach auch gemacht hat mit Aquaman, ihn so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, männlicher werden zu lassen mit Bart und längeren Haaren und der Hakenhand, dass er einfach ein bisschen mehr Kick-Ass wird, ein bisschen mehr 90s. Ich vermute, dass man, also das ist so eine meiner, mein Wunschdenken. Ansonsten, wir reden hier vom alten Lobo, das ist eine total verrückte Figur. Es wäre kein Problem für irgendeinen Autoren, einen Weg zu finden, diese alte Figur wieder zurückzuholen. Und das ist langfristig einfach mein größter Wunsch, dass man einfach wirklich diesen alten Lobo irgendwann mal wieder zurückholt. Zeichnerisch hat mir das gut gefallen. Cullen Bunn ist ein toller Autor. Das ist, also die haben handwerklich, haben die hier alles richtig gemacht bei Lobo. Allerdings stört mich einfach wahnsinnig, dass das einfach mit dem alten Lobo nichts zu tun hatte. Der Supporting Cast, diese Truppe an Weltraumleuten, der ist einfach nur jämmerlich und unnötig und das passte alles nicht. Es gab einen ganz netten Kniff, und zwar gibt es eine Ausgabe von Batman Superman, das müsste Ausgabe 17 sein oder sowas ähnliches. Habe ich die mit reingetan, ich müsste mal eben schauen. Wenn ich mich gut vorbereitet habe, ist sie jetzt hier in meinem Sammler drin. Ja, Moment. Raschel, raschel, raschel. Lobo, Lobo. Nein, sowas sucht man nicht vorher raus. Was macht man dann on the fly? So, da haben wir sie tatsächlich. Ha, hier hab's hier drin. Ja, das ist Batman Superman Nummer 17. Das ist nämlich genau die Storyline gewesen, wo mehr oder weniger Superman seinen eigenen Joker bekämpfen musste. Also eben jemanden, der nicht nur ihn, sondern eben auch seine Familie und seine Freunde in Gefahr bringt. Und ein Verdächtiger war dann plötzlich der neue Lobo. Es gab einen ziemlich heftigen Schlagabtausch zwischen Superman und Lobo. Die beiden haben sich also ein bisschen durch die Garage geboxt. Und am Ende dieser Geschichte stand dann eben Fortsetzung im nächsten Lobo-Heft. Und das Heft, das Lobo-Heft setzte an der gleichen Stelle ein, wo das vorherige Lobo-Heft geendet hat. Also die Figuren haben sich noch unterhalten. Dann kam Superman dazu und die Prügelei ging von vorne los. Und Superman sagte 2, 3 Sätze und sagte, du hast mir das erzählt. Und Lobo sagte, nee, das habe ich ganz anders in Erinnerung. Und das war einfach wirklich ein toller Kniff irgendwie, diese beiden Hefte zusammenzubringen, diesen Kampf auch in einem regulären Lobo-Heft fortzuführen. Das war wirklich so der einzige, wirklich nett erzählte Kniff. Dieses Versprechen, was Cullen Bunn gegeben hat, so, wir lassen Lobo ins Mainstream-Universum so ein bisschen übergehen, hat er nicht einhalten können, zumindest nicht für seine eigene Serie. Der neue Lobo war ganz zu Anfang von Justice League United noch einer der Villains, tauchte dann 2, 3 Heften auf, ist dann aber eben auch relativ zügig wieder verschwunden. Das schon, also er hatte schon definitiv auch ein paar Auftritte mit ein paar anderen Leuten, aber es war also sehr isoliert und sehr, war schon eher so ein Solo-Auftritt von ihm bis jetzt. Wie gesagt, ich war ganz froh, dass wirklich da mit Convergence ein Punkt gewesen ist, zu der man dann auch die Story zu Ende geführt hat, dass ich also nicht irgendwie jetzt noch genötigt gewesen bin, weitere Hefte nach Convergence von Lobo zu kaufen, sondern die Geschichte bis jetzt ist tatsächlich auch abgeschlossen. So ein Trade-Paperback hätte ich jetzt fast gesagt, ist damit also wirklich gefüllt. Das war für mich auch der Punkt, wo ich dann eben gesagt habe, ich bin aus der Nummer raus, weil das hat mir nicht gefallen. Ich habe die Figur weiterhin im Auge, also ich achte schon noch drauf, was passiert mit der Figur, taucht sie mal wieder irgendwo auf. Ich meine, so ein Totalzusammenbruch, wie das damals bei Rob Liefelds Deathstroke passiert ist, wo der alte Lobo also wirklich komplett zerstört wurde. Also Rob Liefeld hat nachhaltig dafür gesorgt, dass ich seine Comics noch mehr hasse, weil, hallo, also Lobo kann man ja, also das nicht, also bitte, also das ist, geht, also nein. Also Rob Liefelds Lobo, allein, dass man diesen Autor und diesen Zeichner da tatsächlich dran gelassen hat, ist schon eine grobe Frechheit. Ich will mich jetzt hier nicht über Rob Liefeld aufregen, weil das führt wieder zu nichts. Driving and Inking. Weiter geht's mit Forever Man and the Infinity People. Nein, das ist genau andersrum. Infinity Man and the Forever People. Da hatte ich, glaube ich, irgendwann mal aufgehört, drüber zu reden. Ich glaube, zu Future's End. Das war, glaube ich, das letzte Heft, was ich in der Sendung besprochen habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber schon, ich kann einfach mal so ein bisschen auf die Pros eingehen, ich kann ein bisschen auf die Kontras eingehen. Ich fange mit den Kontras an, weil das ein argumentatives Stilmittel ist, wie wir gelernt haben. Man wollte eigentlich mit diesem Heft eine Geschichte erzählen, die ein bisschen mehr auf Superhelden abzielt und ein bisschen weniger auf so ein Jack Kirby-Comic. Und das fand ich ein bisschen unpassend gelöst. Also hier hätte man wirklich ein bisschen stärker in die 70er Jahre gehen müssen, vielleicht sich mal angucken müssen, wie hat John Byrne das in den 90ern gemacht. Wir reden hier von Keith Giffen als Autor. Ne? Den Ton, den hast du hier auch drin, also den typischen Keith Giffen Tongue-in-Cheek Ton, der seinen Comics halt so typisch ist. Das ist halt Keith Giffen, so schreibt Keith Giffen halt. Was mir weiterhin auf die Nerven gegangen ist, ist eben halt diese ständige Abwechslung von Zeichnern, also es war fast so ein Rotationsprinzip. Die Hälfte von Tom Grummet und Keith Giffen haben mir da am allerbesten gefallen. Was mir in der Serie insgesamt wirklich am allerbesten gefallen hat, war, dass alles, was die Fourth World vorher ausgemacht hat, tatsächlich, also bis zu diesem Punkt, was da also wirklich an Universe Building in der New 52 bereits stattgefunden hatte, alles was Apocalypse betrifft, alles was die Herkunft der New Gods betrifft und so weiter und so fort, wurde im Laufe von Infinity Man and the Forever People komplett geretconnt. Man ist also, was die Origin der New Gods angeht, wieder komplett zurückgegangen. Nicht ganz auf Jack Kirby, aber so zum Teil auf John Byrnes Ansatz in Jack Kirby's Fourth World. Das Ganze also wieder ein bisschen klassischer angelegt. Die letzte Ausgabe, jetzt muss ich mal eben gucken. Also es gab etliche Ausgaben. Ich muss mit dir mal eben hier raussuchen. Ich hätte das auch vorher machen können, aber das ist ja vorbereiten. Ausgabe 9, die letzte, ist eben überschrieben mit dem Titel Who is the Infinity Man? Geschrieben von dieser feurigen Hand an der Source Wall. Und das ist eigentlich am ehesten als Ausgabe 0 dieser Serie zu bezeichnen, weil da wirklich eine Origin stattfindet. Das ist eben auch wieder von Keith Giffen gezeichnet und geschrieben. Danny Dio ist da irgendwie mit drin, um auch klar zu machen, okay, das muss man jetzt lesen, weil überall Danny Dio draufsteht. Und Tobi war ganz irritiert, wie Danny Dio, der schreibt auch Comics. Ich sag, ja, der ist halt Comic-Autor. Und er sagte, nee, wieso, das ist doch der Chef von DC. Ich sag, ja, mehr oder weniger der Herausgeber, sag ich jetzt mal, ne? Ja, warum schreibt denn der Comics? Ich sag, ja, um dem Ganzen ein bisschen mehr Gravitas zu geben. Ich glaube, das ist so die Idee dahinter. Weil alles mit der Fourth World ja immer so ein bisschen zentraler für die DC-Kontinuität ist eben. Dieses Heft geht also mit der Origin vom Highfather, vom Infinity Man, also wieder ganz an den Anfang zurück. Das ist also nicht mehr diese Origin aus diesem furchtbaren Villains Month Heft von Darkseid, was halt wirklich kompletter Scheiß ist. Anders kann ich das nicht sagen. Das ist also wirklich so ein weiterer Meilenstein, Anführungszeichen, in der vernünftigen Origin der ganzen Fourth World. Und warum ist der Highfather so, wie er ist? Und wer ist der Infinity Man? Ich weiß nicht, wie die Infinity Man Origin vorher war, aber hier ist es tatsächlich so, dass der Infinity Man und der Highfather im Prinzip zwei Ausprägungen der gleichen Persönlichkeit ist, also der Highfather ist mit dem Infinity Man sehr, sehr eng verbunden. Ob das in der Zukunft nochmal ausgespielt wird, weiß ich nicht. Die ganze Zeit so ein bisschen auch die Verbindung zu Godhead, eben auch durch dieses Tie-In-Heft, der Kampf der Infinity Man gegen Guy Gardner, der auch so komplett over the top ist. Das ist da natürlich mit drin, dann auch so diese Anti-Life-Equation, die dann irgendwann in Beautiful Dreamer drin ist, mit ihr auch kommuniziert. Das sind alles Elemente, die in dieser Serie gestartet werden. Und also hinten raus sieht das letzte Drittel von Infinity Man and the Forever People hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen ist, ist eben tatsächlich, dass so die alten Elemente hier so ein bisschen zurückgesteckt werden. Also hier werden eher neue Female Furies eingeführt, als dass man alte Figuren oder alte bereits etablierte Figuren benutzt. Granny Goodness hat tatsächlich irgendwann mal am Ende eines Heftes ihren ersten Auftritt zusammen mit Lashina, glaube ich tatsächlich. Man sieht diese beiden Figuren da auch zum ersten Mal im Granny Goodness. Das hat mich dann in dem Punkt auch sehr gefreut, weil also Granny Goodness ist wirklich mit einer meiner Lieblings-Comic-Villains ever. Grundsätzlich auch immer gesprochen von einem Mann. Also hinten raus hat mir die Serie dann wieder gut gefallen. Die Serie hat es insgesamt zusammen mit dem Futures End Heft auf 10 Ausgaben gebracht, was ich für so einen Fourth World Comic schon sehr beachtlich finde, das ist eben nicht so massenkompatibel. Das ist halt eben kein normales Superhelden-Comic, auch wenn man das natürlich hier so ein bisschen versucht, künstlich zu erreichen. Aber wie gesagt, hinten raus hat mir das noch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, die Einflüsse oder die Überschneidungen mit Godhead waren eher minimal. Also man hat das auch so ein bisschen konstruiert. Guy Gardner hatte da einfach irgendwann die Schnauze voll von den New Gods. Und das Erste, was er gemacht hat, war einfach die Forever People anzugreifen. Und die haben sich natürlich gewehrt. Dann haben sich die Red Lanterns und die Green Lanterns zusammengetan und haben so einen riesigen grünen Konstrukt Galactus gebastelt und sind dann eben auf die Forever People draufgegangen. Und die haben sich natürlich mit dem Infinity Man gewehrt, der dann eben auch so Godzilla-artig groß wurde. Das Ganze war ein total überkrasser Kampf mit irgendwelchen Robotern oder sowas, hat sehr an so einen japanischen Kaiju-Film erinnert, war über alle Maßen cheesy und übertrieben, aber es passte irgendwie, also es hat Spaß gemacht und auch, da gab es dann irgendwann noch ein Heft mit Dr. Scuba, auch so ein sehr verquerer Fourth-World-Charakter, wo auch klar wurde, so ein bisschen so, ja okay, die Charaktere haben ja auch so ein bisschen so ihre persönliche Agenda, Probleme, mit denen sie halt selber klarkommen müssen. Und das wurde da so ein bisschen ausgespielt. Wie gesagt, so die Verhältnisse unter den Forever People selber, das Team wurde noch aufgestockt. Jetzt habe ich den Namen von dem Mädel vergessen, aber da kam noch ein weiteres, drittes Mädel in die Gruppe rein, was ich sehr schön fand. Das war dann so für mich Infinity Man oder Forever People. Ich werde auch weiterhin am Ball bleiben, wenn es mal wieder Fourth World gibt. Also diesen Darkseid War werde ich dann auch weiter begleiten, das ist ganz klar, weil Darkseid War, ne, Fourth World und Anti-Monitor und bla bla bla bla, das ist eben jetzt der neue Justice League Event. Und ich bin mal gespannt. Also es wird da ein bisschen übertrieben dort zugehen, eben weil ich glaube, Batman irgendwie Metrons Nachfolge antritt. Aber ja, mal gucken. So, und da ich jetzt schon wieder bei knapp 40 Minuten liege und das Ganze auch noch bearbeiten muss, verschiebe ich die anderen beiden Serien, die ich besprechen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich noch über Batman und Robin reden. Das war eine Serie, die hatten Max und ich zusammen gelesen. Ich habe sie dann alleine weitergelesen, weil sie mir dann doch sehr gut gefallen hat. Da möchte ich eigentlich noch drüber reden und ich möchte eigentlich auch noch reden über Godhead, diesen Green Lantern New Gods Event. Nur die Zeit drückt und ich möchte nicht nochmal so eine fast 50 Minuten Sendung veröffentlichen. Dementsprechend würde ich mich verabschieden. Nächste Woche Samstag erscheint keine reguläre Nerd-Nerd-Sendung, also keine Solo-Sendung in dem Sinne, sondern eben das Multiversity-Special. Das wird eine sehr, sehr lange Sendung werden. Also die Hörer, die gerne lange Comic-Podcasts über Superhelden hören, die werden hier also definitiv ihren Spaß haben. Zwinker, zwinker. So, und ich verbleibe mit einem freundlichen Auf Wieder-Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Da, da, da, da.